from Frankfurt, Germany. Drum Connection. Please give it up. Grüß for Essen. Chris Liebing. Thank you. Das hier ist Sunshine Live Maximal, live von der Love Parade in Essen. Wir sind hier in einem, ja, ich würde mal sagen, fußballfeldgroßen VIP-Bereich, nicht wahr? Da gibt es eine schöne Bit-Lounge, da habe ich gerade mal André Tannenberger entdeckt. ATB ist da. André, du spielst nachher, du spielst zum ersten Mal auf der Abschlusskundgebung einer Love Parade. Ja, ja, und du bist ja heute Morgen hier schon losgelaufen, bist ja von Bochum gerade mal hier rübergewandert. Ja? So, sag ich mal von dir, ich habe vorhin ganz euphorisch erzählt, wow, das hätten wir nicht erwartet in Essen. Wie ist dein erster Eindruck? Also, erstmal außerhalb von Berlin. Ich hatte es ja eigentlich vorher schon vermutet, dass es so enden wird, wie es hier zurzeit aussieht, aber man traut sich das ja nicht laut auszusprechen. Aber es ist wirklich unglaublich. Ich musste mich eben von dem Wagen irgendwie zu verschiedenen Stationen hangeln und was ich da erlebt habe, wie die Euphorie und wie unglaublich voll es ist, ist wirklich unglaublich. Und jetzt hier stehen wir schauen ja auf diesen Riesenplatz, der kommt also dann die durch. Die Bühne ist ja ein Kracher. Ist unglaublich. Ja, die Bühne ist ja es ist ja mega, wenn man die sieht. Ja, ja? Ich werde gleich mal anfangen, die Leute zu zählen und also ist unglaublich. Also du bist ja einer der Global Player. Du hast ja Berlin natürlich auch miterlebt. Wir waren letztes Jahr zusammen auch auf dem Dancefield-Wagen. Ja. Ich habe vorhin was ganz Riskantes gesagt. Ich habe so im ersten Eindruck gesagt, Berlin war gestern. Das klingt jetzt hart. Aber jeder hat gedacht, naja, komm, Essen, vergiss es, das kann nichts werden. Berlin ist Berlin. Man muss, glaube ich, schon sagen, klar, Berlin hat Tradition gehabt, die ganzen Jahre. Und Dr. Motte hat was ganz Geiles eigentlich geschaffen. Aber das ist jetzt irgendwie ein Ding, die Love Parade geht weiter. Und zwar richtig. Also Rainer Schaller, viele haben ihn sehr kritisiert. Hat eigentlich was richtig gemacht heute Abend, oder? Also ich möchte mal so sagen, was nützt uns die ganze Tradition, wenn sie auf einmal gestoppt wird oder irgendwie ausgebremst wird? Man muss immer auch bei diesen Dingen, die jetzt halt passiert sind, das Positive daraus ziehen. Und ich finde es wirklich eine Riesensache. Ich war ja bei der letzten Pressekonferenz auch dabei, wo die ganzen Verantwortlichen da geredet haben. Und ich finde es wirklich eine Riesensache, dass man das sich A getraut hat und dann auch wirklich so umgesetzt hat. Und ich denke, der Erfolg, den wir jetzt hier zurzeit sehen, ist einfach der, dass die ganzen politischen Entscheider, die hier dafür gestimmt haben, auch irgendwie wirklich, ich habe es gemerkt, ich habe mich mit den Leuten unterhalten, wirklich mit dem Herz dabei sind. Und das ist halt in Berlin völlig verloren gegangen. Und ist Berlin so gestoppt? Ich weiß es nicht. Was wir hier erleben, ist einfach wieder ein Ergebnis, wie wir auch teilweise in Clubs bei anderen Veranstaltungen erleben, wenn die Macher mit dem Herz dabei sind. Und das ist hier einfach so. Und ich denke mal, die Früchte können wir jetzt einfach ernten. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das ganze Ergebnis im Endeffekt aussehen wird. Aber ich hoffe für die Veranstalter, dass wirklich alles glatt läuft und hier nichts passiert. Es kann natürlich auch passieren, es ist so ein bisschen Learning by Doing. Das ist das erste Mal hier. Wobei es momentan super glatt läuft. Jetzt bist du einer derjenigen, die heute zum ersten Mal bei einer Abschlusskundgebung spielen. Du spielst vor sehr, sehr vielen Leuten. Wenn du in Amerika bist, wenn du in China bist, wenn du in Südamerika bist. Ist das trotzdem was Besonderes, hier zu spielen? Von dir zu Hause um die Ecke und dann mal eine Love Parade? Auf jeden Fall ist es was Besonderes. Ich denke einfach mal, wenn man zu Hause spielt, ist es immer was ganz Besonderes. Sicherlich sind andere Länder auch aufregend und immer wieder was Neues, aber das, was man hier, glaube ich, heute erleben kann, ist was völlig Einzigartiges. Es ist einfach, weil es ganz neu ist, es ist ein altes Konzept, aber wieder neu aufgelebt. Die Leute nehmen einen einfach mit und das wird heute eine ganz spezielle Erfahrung, die man so schnell nicht vergessen wird oder nie vergessen wird, denke ich. Also du bist dran um circa 19:31 Uhr, ja? 19:11 Uhr. 19:11 Uhr, ja. Ja. Ist bei dir als alter Profi schon ein bisschen Nervosität im Spiel oder sagst du, nee, das macht jetzt mir richtig Spaß einfach heute Abend? Also ich bin immer so ein bisschen nervös, egal ob das jetzt vor 100.000 Leuten ist oder vor 10 Leuten. So ein bisschen Nervosität muss man einfach mitnehmen und alles andere, ich sage immer, an dem Tag, wo ich nicht mehr nervös bin, mache ich irgendwas falsch. Und sicherlich ist man heute noch etwas mehr nervös, weil die Zeit ist einfach sehr kurz, man kann sie nicht so entfalten wie normal. Deswegen habe ich auch das getan, was ich selten mache. Ich habe mich tatsächlich auf diese 20 Minuten vorbereitet, weil ich... Komprimiert. Ja, ich wollte einfach 4 Tracks spielen und das ist in unserer Musik sehr schwer. Die sind oft sehr lang, die Tracks, und ich habe die ein bisschen editiert und also ich habe mich direkt vorbereitet. Okay, also wir sind gespannt. 19:11 Uhr bist du dran und vielleicht hast du nachher nochmal Zeit, wenn du auf der Bühne warst, dann nochmal zu erzählen, wie es für dich war. Ja, ich versuche es auf jeden toll. Fall. Wäre toll. Trinken wir noch ein Pitsche. Gell? Machen wir. André Tannenberger, ATB bei uns und nachher um 19:11 Uhr hört ihr ihn live im Radio und natürlich seht ihr ihn live auf der Bühne oder vielleicht auch im Fernsehen. Sunshine Live. Hey, yeah.